Herzlich willkommen zurück zur Chaosbude. Heute mal wieder ein neues Humble Bundle. Also eigentlich ist es gestern rausgekommen. Gestern ist ein neues Humble Bundle rausgekommen. Das Android Humble Bundle 8. Und dieses Humble Bundle ist echt extrem cool eigentlich, weil man bekommt für alle Plattformen quasi die Spiele. Also für Android, für Windows, für Mac und für Linux. Also man kriegt quasi für alle Plattformen, die man die Spiele bekommen kann, bekommt man die Spiele. Diesmal sind es 6 Spiele. Man bekommt 4 Spiele für jeweils rund $1. Also was heißt rund $1? $1 muss man bezahlen. Dann bekommt man 4 Spiele für Steam und für Android. Und wenn man über dem Durchschnitt mal wieder bezahlt, also wie immer über den Durchschnitt bezahlen, der Durchschnitt liegt im Augenblick bei $4.08. Dann bekommt man 2 Extraspiele. Fangen wir an mit den ersten Spielen für $1. Das erste Spiel ist Little Inferno. Bei Little Inferno geht es darum, Sachen zu verbrennen. Eigentlich geht es wirklich nur darum, Sachen zu verbrennen. Nacheinander alles, was man so kriegt. Irgendwann muss man dann anfangen, Kombinationen daraus zu bilden. Das Spiel ist eigentlich, naja, mehr so für zwischendurch, glaube ich. Weil ich irgendwie nicht so den Sinn daran sehe, es auf dem PC zu spielen und vielleicht nur so unterwegs an der Bushaltestelle mal am Bus. Da kann es ganz witzig sein, mal ein paar Sachen zu verbrennen. Es sieht ganz witzig aus. Einen großen Sinn hat es irgendwie nicht. Das zweite Spiel ist Jiminy Roo, weiß nicht so richtig, wie man es ausspricht. Dies ist ein Point-and-Click-Adventure. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht gespielt. Aber wie ich gesehen habe, ist es auf dem PC auch auf Deutsch. Ich gucke mal da schnell nach bei Steam. Also in einem Video habe ich gesehen auf jeden Fall, dass es auf Deutsch ist. Auf dem Android-Gerät ist es auf jeden Fall nicht auf Deutsch. Dort ist es nur auf Englisch. Es ist halt ein Point-and-Click-Adventure sieht ein bisschen Super Nintendo-mäßig aus. Sieht aber auch irgendwie sehr interessant aus. Viel kann ich dazu leider auch nicht sagen, weil da ich nicht so der größte Point-and-Click-Adventure-Fan bin. Deswegen gehen wir doch gleich weiter zum dritten Spiel. Das ist For the Awesomeness. Das habe ich auch kurze Zeit am PC gespielt und da war es eigentlich ganz witzig, es geht darum, eigentlich nur von einem hohen Gebäude, von einem hohen etwas runterzuspringen und dabei so viele Punkte wie möglich einzusammeln. Das sind dann immer Gegenstände, sagen wir Platten, die in der Luft schweben, durchsichtige Platten, die in der Luft schweben, wo dann die Punktzahl angegeben ist. Daneben gibt es dann noch die Aufgaben wie zum Beispiel sehr nah an Wänden runterzufallen oder Zuschauer zu begeistern. Das auf dem Android-Gerät macht dieses Spiel aber doppelt so viel Spaß, da das durch die Tilt- und Shift-Steuerung gesteuert wird. Das habe ich heute unterwegs ein bisschen ausprobiert und das sieht eigentlich ganz nett aus und wird auf jeden Fall Spaß machen unterwegs. Kommen wir zu dem nächsten. Jack Lumber. Keine Ahnung. Jedenfalls sage ich auch zu oft. Dieses Spiel ist ein bisschen wie, wie hieß denn das mit dem? Mir fällt der Name nicht ein. Mit den Pflanzen, wo man die Früchte zerschneidet. In dem Spiel konnte man auf jeden Fall Früchte zerschneiden. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. In dem Spiel geht es darum, dass der Vater von Jack Lumber von einem Baum erschlagen wurde. Ein bisschen schwachsinnige Story hat es auf jeden Fall. Der Vater wurde von einem Baum erschlagen und Jack will sich an den Bäumen rächen. Also zerhackt er einfach alle Bäume. Das hört sich jetzt irgendwie seltsam an. Ist aber ganz witzig, da die ganze Zeit Baumstämme hochgepoppt kommen und wenn man mit dem Finger auf das Display drückt, da ich es nur auf dem Handy gespielt habe, werden die ganzen Gegenstände langsamer und man muss mit dem Finger eine Linie quasi über alle Gegenstände zeichnen, um diese zu zerhacken. Später im folgenden Spiel, ich muss auch mal reden lernen. Im folgenden Spiel werden die Aufgaben dann schwieriger. Heißt, man muss mehrmals über einen Holzstamm, man kann nur in eine bestimmte Richtung über einen Holzstamm fahren, durch verschiedene Öffnungen, je nachdem. Auf jeden Fall ganz witzig für zwischendurch. So, jetzt kommen wir zu den Spielen, die man erst ab dem Durchschnittspreis erhält. Also, das ist einmal Hero Academy mit allen, ich glaube, mit allen auf Steam erhältlichen DLCs. Also, das heißt, man bekommt diese DLCs natürlich auch auf dem Handy. Man muss sich aber als erstes auf Steam damit mit dem Steam-Account einloggen. Muss dort einen neuen Account bei Hero Academy erstellen und mit dem loggt man sich dann auf dem Handy ein und bekommt auch dort alle DLCs freigeschaltet. Dieses Spiel ist ein, bisschen wie Heroes of Might and Magic, bloß ohne das Herumreisen, sondern nur gegen andere spielen. Achso, das Spiel ist übrigens hauptsächlich Multiplayer. Man spielt halt hauptsächlich gegen andere Spieler. Man hat verschiedene Rassen. Oh, ich habe es auch nicht so oft gespielt, muss ich dazu sagen. Es ist ein Multiplayer-Spiel. Man spielt gegen andere. Naja, nicht so meins. Kommen wir zu dem nächsten Spiel. Anomaly 2. Das ist die Fortsetzung von Anomaly Warzone. Das ist ein Reverse Tower Defense Spiel. Was bedeutet das? Meistens bei Tower Defense Spielen baut man Tower auf, um Monsterwellen zu zerstören oder aufzuhalten, dass sie nicht durchkommen. In dem Spiel wird der ganze Spieß umgedreht und man selber ist die Welle und muss die Tower zerstören, muss durchkommen, um das Level zu schaffen. Was im ersten Teil schon ganz spannend war und ganz cool eigentlich, ist im zweiten Teil noch ein bisschen aufgepimpt, dadurch, dass neue Funktionen hinzugefügt wurden, wie dass die Fahrzeuge quasi zwei verschiedene Formen annehmen können. Also es heißt, dass die, wie soll ich beschreiben? Naja, die haben halt zwei verschiedene Status, also einmal auseinandergebaut oder zusammengebaut, wo die dann jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile bieten. Worauf ich auf jeden Fall schon lange gewartet habe, um das auf meinem Android zu spielen. Naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, dieses Bundle, da man mal wieder einen guten Nachschub an Spielen bekommt. Nun ist die Frage, auf der Hälfte der Zeit des Humble Bundles, also nach einer Woche, bekommt das Humble Bundle immer noch ein paar Bonusspiele. Soll ich jetzt noch einen Podcast aufnehmen, um die Bonusspiele nochmal anzusprechen? Oder ist das eigentlich egal? Uns interessiert sowieso keinen. Ich frage mich ja sowieso, ob das überhaupt jemand hört, da ich überhaupt keine Response, dass mir noch nie jemand geschrieben hat, du hast die Scheiße, keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre schon mal ganz cool, wenn sich mal jemand meldet und sagt, oh, mach mal anders oder keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ihr könnt euch melden, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt einen Kommentar unter dem Blog schreiben. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast@chaosbude.com oder denkt euch was aus. Auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß. Kauft das Humble Bundle, es lohnt sich auf jeden Fall. Man hört sich. Ciao.